Das Ereignis, das das Leben von Jakob Rabi schlagartig veränderte, dauerte nur wenige Sekunden. Der Palästinenser war gerade im Auto auf einer Landstraße im Westjordanland unterwegs. Neben ihm saß seine Frau Aisha. Meine Frau und ich hatten unsere Tochter in Hebron besucht. Es war abends, wir fuhren nach Hause. Wir waren glücklich, sprachen über die baldige Hochzeit einer anderen Tochter. Dann wurde unser Auto von Steinen getroffen. Einer traf meine Frau direkt am Kopf. Aisha Rabi, eine Mutter von 8 Kindern, starb wenig später. Ihre jüngste Tochter erlebte auf der Rückbank des Autos alles mit. Monatelang hatten die israelischen Behörden eine Nachrichtensperre über die Ermittlungen verhängt. Erst vor wenigen Tagen teilte der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet mit, im Verdacht stehe eine Gruppe von jüdischen Siedlern. Die Jugendlichen studieren an einer Religionsschule in einer israelischen Siedlung, ganz in der Nähe des Tatortes. Anfang des Jahres wurden sie festgenommen. Manche Israelis sprechen nun von jüdischem Terror. Vertreter des radikalen Flügels der Siedlerbewegung haben freilich eine andere Sicht auf die Dinge. Sie demonstrierten in Jerusalem vor dem Sitz von Israels Premierminister Benjamin Netanyahu gegen die Haftbedingungen der Jugendlichen. Auch der israelische Rabbiner Chaim Druckmann, der den Siedlern nahesteht, stellte sich an die Seite der Tatverdächtigen. Ich wende mich mit ganzem Herzen an den Premierminister. Veranlassen Sie die sofortige Freilassung der minderjährigen Jungen, die vom Geheimdienst festgehalten werden. Wenn es irgendein Problem gibt, müssen sie so verhört werden wie jeder andere im Staat Israel. Auf keinen Fall aber dürfen sie in den Kellerräumen des Geheimdienstes verhört werden. Sie sind keine Terroristen. Das sehen die Ermittler jedoch anders. Ungewöhnlich offen, schrieb der Geheimdienst Shin Bet. Es gehe um den Verdacht des schweren Terrorismus. Außerdem seien Bewohner einer benachbarten Siedlung am Tag nach dem Angriff zu den Tatverdächtigen gefahren, um sie zu instruieren, wie sie den Ermittlern begegnen sollten. Auch der hochrangige Staatsanwalt Shai Nizan spricht von Terrorismus. Terror ist Terror, ganz gleich, ob er von Juden oder von Arabern ausgeht. Und es gibt nur eine Art und Weise, damit umzugehen. Er muss mit allen legalen Mitteln bekämpft werden, denn der Terror von beiden Seiten gefährdet die Sicherheit des Staates. Neben zahlreichen Anschlägen durch Palästinenser kam es in den letzten Jahren auch zu Attentaten durch radikale jüdische Siedler. Vor 3 Jahren starb ein palästinensisches Ehepaar durch eine Brandbombe, die in ihr Haus geworfen wurde. Auch ein 18 Monate altes Baby kam ums Leben. Angeklagt wurde ein 21-jähriger jüdischer Siedler. Im aktuellen Fall um den Tod der Palästinenserin Aisha Rabi hält sich Premierminister Netanyahu mit Kommentaren zurück. Justizministerin Ayelet Shaked wählte mitten im israelischen Wahlkampf einen anderen Weg. Sie telefonierte mit der Mutter eines Tatverdächtigen und sagte ihr, sie solle stark bleiben. Mittlerweile wurden 4 von 5 Verdächtigen aus der Haft entlassen.